Tja, Freunde, und da sind wir schon wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Offene Show, offene Sendung heute Nacht. Und wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0130 2911 und die Faxnummer lautet 0130 11 51 22. Erster Mensch heute Nacht am Telefon. Das ist der Jens und er ist 17. Ja, hallo. Jens. Ich freue mich erstmal, dass ich durchgekommen bin und guten Morgen. Ja, hallo. Hi. Dein Thema? Ich habe ein Problem von meiner Freundin. Der Vater belästigt mich. So, er will so intime Sachen mit mir machen. Was denn? Jetzt so mehrere Sachen so mit mir schlafen. Er will mit dir schlafen? Ja. Seit wann läuft diese Annäherungsgeschichte schon? Seit einem halben Jahr. Und wie lange bist du mit der Freundin zusammen? Seit 4 Jahren. Seit 4 Jahren. Und wie fing das an? Du sagst seit einem halben Jahr. Was waren so die ersten Aktionen von ihm? So, dass ich mit denen im Wohnzimmer saß und dann wir so uns unterhalten haben. Dann so hat er mir aufs Knie gepackt. Mhm. Dann hat er mir das eben so erzählt, dass man mal gerne mit dem Jungen schlafen möchte und so. Und das hat mich schon erstmal beunruhigt. Und er hat das angeblich noch nie gemacht? Nee, also ich habe mich da nicht mehr umgekümmert, nicht so nachgefragt. Bei mir war das so ganz schön angenehm schon. Unangenehm? Unangenehm, ja. Und wie ging das jetzt, hat sich das gesteigert im letzten halben Jahr dann? Ist er noch zudringlicher geworden? Ja, also aufdringlicher. Also es fing immer mehr an, so immer intensiver, drüber geredet, alles und... Welche Position nimmst du denn dann ein in diesen Gesprächen? Was sagst du? Ja, ich versuche mich immer so abzuneigen, so dass ich das nicht möchte und so. Mhm. Du sagst, du versuchst dich. Warum hast du nicht klar gesagt, dass du das nicht möchtest? Ja, weil er hat mir auch schon gedroht, dass ich mich da nicht mehr mit meiner Freundin treffen darf. Gar nicht mehr, dass er das da nicht mehr will, dass er die Beziehung beenden will. Mhm. Weiß er nicht, und da hängt mir viel in der Beziehung. Also da läuft fast oder eigentlich eine Erpressung, ne? Genau. Kann man so sagen. Ja. Ist er denn weiter körperlich noch näher an dich rangegangen als das, was du gerade beschrieben hast? Ja, er ist mir schon in eine Hose gegangen. In die Hose? Ja, und dann bin ich natürlich aufgestanden und bin rausgelaufen. Mhm. Weil ich so geschockt war, ich konnte auch nicht mehr aushalten. Mhm. Und ich konnte mit keiner darüber reden und ich wollte es irgendwie auch nicht und so. Mhm. Und meine eigene Freundin auch nicht, weil sie hat ja sowieso ihren Vater darauf angesprochen. Das hätte sie, ne? Oder? Ja, schätze ich mal, weil sie hat ja bestimmt gefragt, was das soll und so. Sie würde wahrscheinlich aus allen Wolken fallen, ne? Wenn sie das hört und erfährt. Genau, dann würde es ja noch mehr Ärger geben. Ist sie das einzige Kind? Ja, sie ist das einzige. Mhm. Wie alt ist sie? Sie ist auch 17. Auch 17 Jahre alt. Ja. Mhm. Eine heftige Schweinerei läuft da, ne? Genau. Mhm. Ich komme damit irgendwie gar nicht klar. So. Ich weiß nicht, was ich machen sollte, oder? Was denkst du über den Mann? Ja. Steht es dir nicht bis hier, wenn du den überhaupt siehst? Ja, weil ich ekel mich auch schon, wenn ich sie besuchen muss. Mhm. So, und ich gehe da auch ungern hin. Mhm. Merkt deine Freundin das nicht auch, dass da irgendwas im Busche ist? Ja, sie fragt mich immer, warum ich immer so komisch bin, wenn ich da bin und so. Mhm. Und das ist ein ganz ekliges Gefühl, wenn ich da bin. Mhm. Jens, ich glaube, das Richtige ist, dass du diesem Typ gegenüber ganz massiv und klar auftrittst. Mhm. Dass du dich überhaupt nicht da auf Gespräche, Diskussionen einlässt, sondern dass du, und wenn du ihn anschreist, ein für alle Mal klar machst, dass das mit dir nicht zu machen ist, so etwas. Die Sache von wegen, dass er die Beziehung unterbinden will, die zieht überhaupt nicht. Deine Freundin ist bald volljährig, da kann sie machen, was sie will. Und du hast ein viel heftigeres Gegenargument. Du kannst nämlich sagen, wenn er nicht die Finger von dir lässt, dann sagst du das deiner Freundin und seiner Frau. Was meinst du, was der Schiss ist? Er ist ja geschieden. Also ja gut, der Tochter sagst du das dann halt. Ja. Und was meinst du, wie viel Schiss der davor haben wird? Vielleicht nutzt das oder funktioniert das so, dass ihr Ruhe habt, dass du Ruhe hast? Ja, ich habe bloß auch ein bisschen Angst, dann trotzdem irgendwie auseinandergehen würde. Ich glaube es nicht. Und wenn er dann irgendwelche miesen Tricksereien irgendwie irgendwie drauf hat, kann ja sein, irgendwas, ne? Mhm. Dann würde ich es an deiner Stelle auch deiner Freundin sagen. Ja, in dieser Reihenfolge. Ja, ist ein bisschen schwer eigentlich auch. Klar, die Situation ist unangenehm, aber die ist ja jetzt für dich auch extrem unangenehm. Ja, du fühlst dich ja in deiner Haut überhaupt nicht wohl. Ich fühle mich so richtig dreckig, kann man sagen. Genau. Und lass es bloß nicht noch weiterkommen, dass du unter Umständen noch irgendetwas tust, was du eigentlich nicht tun möchtest, nur um den lieben Frieden da zu wahren. Das ist nicht die Lösung. Tritt ganz klar auf und ganz selbstbewusst und zeige dem Typ die Schranken und nach dem Motto, ich will von diesem Thema nichts mehr hören. Wenn sie nochmal damit anfangen, dann sage ich es weiter an ihre Tochter. Okay. Da brauchst du auch keine Angst zu haben. Das wird funktionieren, bin ich sicher. Das ist einfach ein Arsch, das ist ganz klar, ne? Wenn der das so macht. Da gibt es gar keine Überlegung. Das ist so. Ja. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ja, okay. Und das kriegst du gebacken, bin ich sicher. Ja, okay, vielen Dank. Alles Gute. Okay, tschüss. Tschüss, Jens. Renate, 61. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Renate, was ist los? Mein Mann ist im vorigen Jahr im Januar gestorben und ich finde, die Trauer wird immer größer. Ich komme nicht mehr schlecht damit zurecht. Voriges Jahr im Januar? Voriges Jahr am 11. Januar. Mhm. Das ist jetzt über ein Jahr jetzt her. Ja. Mhm. Und du hast den Eindruck, dass die Trauer größer wird als... Es wird immer schlimmer. Mhm. Welche Erklärung hast du selbst dafür? Ich weiß es nicht. Ich kann es echt gar nicht beschreiben. Ich weiß es wirklich nicht. Aber es geht mal einen Tag oder zwei gut und dann sehe ich irgendwas, wo er sich immer mit beschäftigt hat und dann ist alles vorbei. Wie lange wart ihr verheiratet? 40 Jahre, gut 40 Jahre. Und wie würdest du die Ehe beschreiben? Was war das für eine Ehe? Er hat mich verwöhnt. Er hat dich verwöhnt? Ja. Also es war eine glückliche Beziehung? Ja, es hat mal geknallt, aber nur immer 3 oder 4 Minuten. Mhm. Das ist auch normal. Wir waren eigentlich nicht nachtragend, ich vielleicht noch ein bisschen mehr. Also es war eine Liebesbeziehung bis zum Ende, kann man so sagen. Ja, ich war ja 27, wie wir geheiratet haben. Und wir haben auch keine Kinder. Und wie ist er gestorben voriges Jahr? Weil der Arzt es verfuscht hat. Weil der Arzt es verfuscht hat? Ja. Was ist denn da vorgefallen? Mein Mann hatte einen... Er war schon mal im August im Krankenhaus wegen Herzrhythmusstörung. Und dann... Am 13. Dezember 1996 wurde ihm übel, er hat sich übergeben, er hat die Hose nass gemacht und ihm wurde schwarz vor Augen. Und ich habe ganz schnell einen Doktor angerufen. Ja. Er hat ihn untersucht und hat ihm da diese Spray gegeben. Und dann fragt er meinen Mann, ob es besser geworden ist. Und weil mein Mann auch Schmerzen hatte in der linken Seite, in der Herzgegend. Und dann sagt er, es war ihm nicht besser, dann sagt er, ich gebe ihm noch eine Spritze. Das hat er auch gemacht. Dann hat er meinen Mann gefragt, ob es dann besser ist. Dann war es auch nicht besser, hat mein Mann gesagt, es zieht jetzt bis im Arm. Und das war alles so mittags um 12 Uhr. Und dann sagt er nur, dann kommen Sie bitte um 14:45 in die Praxis zum EKG. Ach, was ist das denn für ein Arzt? Und er hat, ja, das war ein furchtbarer Arzt. Und da habe ich gefragt, ob das nicht sofort geht. Und da guckt er auf die Uhr und sagt er, ne, Kollege ist zum Mittag. Das war eine Gemeinschaftspraxis oder ist eine Gemeinschaftspraxis. Ja. Und habt ihr dann gewartet bis 3 Uhr? 3:15 sollte mein Mann in die Praxis kommen zum EKG. Also das wäre 3 und 1/4 Stunde. Und dann ist er weggegangen, dann hat er sich noch hingesetzt an die Bettkante und hat mein Mann noch den ganzen Krankenbericht vorgelesen von seinen Herzrhythmusstörungen vom August. Also wusste er schon, dass er vorbelastet war. Ja. Man muss auch wöchentlich zum EKG. Was habt ihr denn dann gemacht? Habt ihr wirklich gewartet oder seid ihr von... Nein, ich brauchte gar nicht zu warten. Der Arzt ging und mein Mann drehte sich auf die Seite, hat vielleicht 20 Minuten, eine halbe Stunde gelegen. Und dann hat er einmal ganz furchtbar aufgeschrien und ich bin hin zum Bett und da lag er da mit offenem Mund und ich hatte vorher schon zu dem Doktor gesagt, er soll mir die Nummer vom Notarzt geben. Und da habe ich den sofort angerufen und die haben über eine Stunde probiert und haben ihn wiederbeleben wollen und das haben sie nicht geschafft. Und da hat er noch 4 Wochen in Koma gelegen und dann ist er am 11.01. eingeschlafen. Der Arzt hat ihm keine Chance gegeben zum Überleben. Sonst hätte er ihn ja gleich überwiesen. Das heißt, wenn er gleich gesagt hätte, ins Krankenhaus... Sicher, das war für mich als Laie schon sichtbar. Ich hatte schon Reisetasche und was alles, was man eben braucht im Krankenhaus, hatte ich schon gepackt. Hast du irgendwas gegen den Arzt unternommen? Ich habe ihn verklagt. Du hast ihn verklagt? Ja. Ist das läuft? Das läuft noch. Ja. Finde ich sehr richtig und couragiert von dir, dass du das gemacht hast. Das muss man auch machen, dennoch kommt dein Mann natürlich nicht zurück. Er kommt nicht zurück, aber ich denke nicht, dass so ein Arzt, man darf ihn doch nicht auf die Menschheit loslassen. Das sehe ich auch so. Er wird diesen Fehler demnächst wieder machen. Und ich habe schon mehrere Fehler von ihm gehört, aber das interessiert mich nicht. Nur dieser eine Fall, den er mir angetan hat, dass er meinem Mann die Chance nicht zum Leben gegeben hat. Renate, du hast gerade anfänglich gesagt, zu Beginn des Gesprächs, dass die Trauer immer stärker wird. Ja. Hast du den Eindruck, dass so die ersten Monate voriges Jahr wirklich erträglicher war als im Moment? Das war nicht erträglich, aber ich nehme an, ich war betäubt. Du warst betäubt, schockiert noch, ne? Ich war schockiert, ich hatte genug zu tun mit diesem Rundherum, was man eben zu tun hat mit Renten und so weiter und mit dieser Wut. Und dieser Klage, die ich dem Arzt da angehängt habe. Ihr habt keine Kinder, sagst du? Nein, wir haben keine Kinder. Hast du denn sonst jemanden, dem du dich anvertrauen kannst? Eine Freundin, eine Verwandte? Wir haben ich habe einen guten Bekannten, und zwar ist es der Freund meines Mannes. Mhm. Ne? Und mit dem kannst du auch schon reden? Ich kann mit ihm reden und vor allen Dingen, was für mich auch sehr wichtig ist, in Abständen kommt auch unser Pastor. Mhm. Ich bin eigentlich nicht sehr gläubig und ich gehe auch kaum in die Kirche. Aber es hilft trotzdem, dann, dass man darüber sprechen kann und sich austauschen kann. Ja, er ist auch ein ganz lieber, er hört zu, obwohl ich ihm vielleicht manchmal Unsinn erzähle. Ne? Also ich glaube, Herr Renate, wenn man 40 Jahre verheiratet war und 40 Jahre gut verheiratet war, wie du es gerade geschildert hast, Trauer ist etwas ganz Unkalkulierbares und Trauer ist manchmal relativ schnell vorbei und dann ist es auch in Ordnung und darüber darf man auch nicht schlecht sprechen, aber manchmal dauert Trauer Jahre, vor allen Dingen, wenn man so lange zusammen war wie ihr. Ja. Das dürfte jetzt bloß nicht passieren, dass du an und in dieser Trauer selbst noch verzagst und dass du selbst keinen Spaß mehr im Leben hast. Ich glaube nicht, dass das im Sinne deines Mannes wäre. Ich glaube, er ist ganz bestimmt nicht. Aber er möchte, dass du deine Jahre noch nutzt und dass du auch noch was Schönes erlebst. Da bin ich sicher, dass er das gewollt hätte. Ach, ich weiß es nicht. Du darfst jetzt nicht aufgeben. Ich bin sicher, dass die Trauer in dem natürlichen Fortgang vielleicht noch eine ganze Weile dauert, aber sie wird abnehmen und es wird anders werden, als es jetzt ist. Auch wenn es jetzt schlimmer geworden ist. Vielleicht ist das auch noch ganz normal. Ja, ich denke, vielleicht auch die Abende sind es. Mhm. Bist du denn sehr viel alleine auch dann? Abends, ja, jeder ist fernsehsüchtig und hat abends genug zu tun, dass er alle Programme mitkriegt. Am Tag stopfe ich mich schon immer voll mit Arbeit. Ich putze die Fenster, obwohl sie sauber sind. Bloß damit ich, was zu tun hat. Eine Arbeit, an der man sich nicht ergötzen kann, aber man ist beschäftigt. So ein paar Frauen, Freundinnen hast du nicht um dich herum? Ja, eigentlich meine Schwägerin, aber die wohnt auch ein Ende weiter. Und bist du denn irgendwo engagiert, in irgendeiner Gruppe? Kann man gar nicht. Wir wohnen auf dem Dorf. Ach so, weil das hilft. Ich bin nicht mobil, also ich habe das Auto verkauft. Ich habe zwar einen Führerschein, aber wenn ich mit meinen Nerven bündel, da habe ich noch andere Leute auf dem Gewissen. Du hängst also viel zu Hause, ne? Ich bin viel zu Hause, beschäftige mich mit meiner Katze. Grübelst dann und grübelst. Ich frage das gerade so, weil ich weiß, das ist natürlich eine schöne Ablenkung, wenn man in irgendeinem Verein ist oder, weiß ich, in der Kirchengemeinde arbeitet, ich weiß nicht, irgendwas, wo man unter Leute halt kommt. Ja, ich habe schon gedacht, ich habe auch schon mit unserem Pastor gesprochen, ich würde vielleicht, oder habe ich gedacht, vielleicht auf so einen kleinen Wurm aufzupassen, so 1 bis 3, weil ich nicht mobil bin, wo die Mütter arbeiten wollen. Also Renate, das ist eine ganz tolle Idee, wenn du da selbst schon drauf gekommen bist und auch dir vorstellen kannst, das zu machen. Da hast du eine Aufgabe und auch eine Ablenkung und kommst auch eine Verpflichtung. Eine Verpflichtung und kommst. Man hat nämlich das Gefühl, man wird nicht mehr gebraucht. Genau, da trägst du Verantwortung und kommst auch wieder mit anderen Leuten zusammen. Ja. Ich glaube, dass das eine ganz, ganz tolle Idee ist und der solltest du nachgehen. Ja. Und vielleicht kann ja der Pastor dabei ja auch helfen. Er kennt ja, ich habe ihm das schon gesagt. Ja, also das finde ich schon mal einen Schritt in die absolut richtige Richtung. Denn wenn du immer alleine zu Hause sitzt und grübelst, dreht sich ja alles im Kreis und es wiederholt sich immer wieder. Ich bin neulich eingeladen gewesen zum Treffen und weiß, was es war. Es war ein Witwentreffen. Da war der Mann gestorben, da war der Mann gestorben. Und das ist nicht ergötzend. Das glaube ich. Dann gehe ich lieber nicht raus. Aber wenn du dann mit einer jungen Familie zu tun hast, mit einem kleinen Kind, kommst du in eine ganz andere Umwelt. Ja, ich denke auch. Du kriegst ganz andere Eindrücke. Ja. Also ich möchte dich wirklich sehr, sehr ermutigen, Renate, jetzt nicht den Kopf hängen zu lassen und aufzugeben. Wie wohl ich weiß, wie schlimm das ist, wenn man einen Menschen verloren hat, mir vorstellen kann, wie schlimm das ist, wenn man so lange zusammen war und ihn dann verliert. Aber es kommen bessere Zeiten und dass du jetzt auch schon mal die eigene Idee hattest, da könnte ich vielleicht was unternehmen, ist genau richtig, das musst du machen. Ja, ich denke auch. Und denk immer daran, ich glaube, dass einem das sehr viel hilft in dem Fall, dass dein geliebter Mensch möchte, dass du auch wieder glücklicher wirst und besser leben kannst. Ja. Und du bist ja auch noch, du bist ja erst was habe ich gesagt, 61, ne? 61, ja. Ja, Mensch. Da können auch noch für dich sehr viele schöne Jahre vor dir liegen. Ja, wir haben schon so viele Todesfälle gehabt, aber das hat man mit zwei Mann verarbeiten können. Klar, es ist alles dann viel, viel schwerer. Ja, und so, gerade den, mit dem man reden konnte, der ist nun nicht da. Liebe Renate, also nochmals, geh dieser Idee nach mit dem Babysitting, das finde ich gut. Ja, und er hat mein junges Leben im Genau, Haus. Und versuche das dir immer vorzustellen, was dein Mann gerne würde wollen für dich. Der wird mich verwöhnen. Ja, und er möchte auch, dass du dich selbst verwöhnst. Naja. Alles Gute, Renate. Dankeschön. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Renate. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich die Anna und die 27. Anna, hallo. Ja, hallo. Hallo, Domian. Du hast mich gar nicht gehört. Hör ich dich jetzt? Ja, du hörst mich jetzt. Ja, erstmal hat mich das jetzt gerade doch ziemlich bewegt, was Renate da erzählt hat. Es tut mir furchtbar leid und ich hoffe, dass die Zeit irgendwann doch die Wunden heilen wird. Mhm. Ja, und mein Thema passt jetzt irgendwie nicht ganz so gut dahinterher. Egal. Was war eigentlich besser gestern in deine Sendung? Aha. Ich fände es ziemliches Doppelleben. Ja, also ich sag mal, für die Leute, die gestern nicht dabei waren, gestern hieß unser Thema das Geschäft mit dem Sex. Mhm. Ne? Und ich habe mit ganz vielen Leuten gesprochen, die irgendwie mit oder am Sex Geld verdienen. Und du meldest dich jetzt heute und sagst, das hätte gestern gut gepasst. Also machst du irgendwas in der Richtung. Erzähl mal. Ja, eigentlich führe ich ein ganz normales Leben. Ja. Ich habe einen Beruf. Ich bin 27 Jahre alt. Ja. Ich habe zwei Kinder. Mhm. Was machst du vom Beruf? Ich arbeite als Bauzeichnerin. Mhm. Ich wohne in der Nähe von Frankfurt. Mhm. In einem ziemlich großen Architekturbüro. Ich hoffe, es hört jetzt keiner zu. Nein. Und ja, ich lebe in einer Beziehung und mein Freund weiß auch nichts von meinem Doppelleben. Du lebst aber mit dem Freund in einer Wohnung. Wir leben in einer Wohnung, ja. Er ist auf Montage im Moment, deshalb konnte ich auch anrufen. Ja, und eine Freundin von mir, die ist selbstständig im Milieu und ich habe sie eigentlich immer sehr verachtet dafür. Ja. Weil ich immer gedacht habe, dass es irgendwo ein ziemlich mieses Leben und ein ziemlich mieses Geschäft ist. Also sie ist selbstständig im Milieu, heißt sie arbeitet als Hure. Sie arbeitet als Hure, ja. Sie ist selbstständig, sie hat drei Mädchen, ja. Hat eine Wohnung angemietet, ja, hat ja. Ihre Stammkunden. Mhm. Ja, und irgendwann bin ich mal mit dorthin gegangen und habe gemerkt, dass es mich ziemlich gereizt hat. Und jetzt machst du's? Jetzt mache ich's. Seit wann? Oh, seit 3 Jahren? Seit 3 Jahren. Mhm. Du führst seit 3 Jahren ein Doppelleben. Ja. Du bist eine ganz normale Frau, berufstätige Frau. Richtig, ich habe Du hast eine Familie. Gärchen, ja. Du hast einen ganz normalen, soliden, bürgerlichen Beruf und arbeitest nebenher als Prostituierte. Richtig. Wie machst du das? Ja, also. Du arbeitest 8 Stunden am Tag, wie jeder normale Mensch. Oder vielleicht mehr, ein bisschen weniger. Genau. So, und dann? Dann rein in die Pumps und... Also wie gesagt, mein Freund ist sehr oft beruflich unterwegs. Ja. Und dadurch habe ich natürlich viel Freizeit. Meine Kinder sind sehr oft bei meinen Eltern. Mhm. Und ja. Also geht es dann jeden Abend? Nein, nicht jeden Abend. Nein, jeden Abend geht es nicht. Aber drei, viermal die Woche geht schon. Gehst du dann zu deiner Freundin da in ihren Club oder was? Ja, genau. Also ich würde mich niemals auf die Straße stellen. Mhm. Wie viele Stunden arbeitest du dann jeweils, wenn du dann rausgegangen bist? Also 2 am Abend. Zwei Stunden. Also 2 Männer. 2 Männer am Abend. 2 Männer am Abend. Das reicht halt. Das reicht. Ja? Was verdienst du an den 2 Männern? Es geht in der Hinsicht eigentlich noch nicht mal ums Geld. Es ist einfach der Reiz. Es ist festgelegt bei ihr. Es ist aber eine Verhandlungssache, sag ich mal. Und mir geht es in erster Linie eigentlich nicht ums Geld. Es ist für mich der Reiz. Das ist sehr schwer nachzuvollziehen. Das denke ich mir. Das ist sehr schwer. Also ich könnte es nachvollziehen, wenn du sagst, ich habe das mal gemacht. Aber 3 Jahre, das relativ regelmäßig zu machen, ja. Und dann auch so eine solche große Gefahr einzugehen, dass die Familie könnte ja dadurch zerbrechen, wenn das rauskommt. Natürlich. Ne? Das dann zu sagen, ich mache es nur wegen des Reizes und nicht wegen des Geldes, ist ja. Sehr schwer zu verstehen. Das ist allein der Reiz, der dahinter ist. Was für ein Reiz ist das? Beschreib ihn mal. Oh, das ist so verdammt schwer zu sagen. Was Verbotenes zu tun? Ja, einfach was Verbotenes, irgendwo das Anrüchige. Ich ziehe mich so dementsprechend an, wie ich im normalen Leben nie rumlaufen würde. Du warst wahrscheinlich früher auch immer eine ganz brave junge Frau. Ich bin eigentlich. Du bist eine ganz brave junge Frau. Und da kannst du so richtig die Sau rauslassen. Ja, genau. Und bist der Vamp, ne? Ne? So die Richtung. Ja, also es gibt mit Sicherheit härtere Sachen. Na gut, klar, ja, ja, ja. Also so. Ich denke mal, dass ich davon jetzt zurückhaltenderen bin. Aber es fließt ja nun auch schon doch etwas Geld nun auch immer, ne? Natürlich, ich meine, es ist natürlich ein wunderschöner Nebenverdienst. Wie viel verdienst du da im Monat, wie viel kommt da zusammen, ungefähr so? Also mehr wahrscheinlich als durch deinen Bauzeichnerjob, ne? Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Kriegt dein Mann das denn nicht mit, dass du da plötzlich dann irgendwie mehr Knete hast? Das Geld liegt schön auf einem separaten Konto. Ach, du sparst das alles. Natürlich. Hast du, gibt es denn da nicht so im Alltag auch oft Schwierigkeiten, das zu organisieren? Dein Mann ist ja nun nicht immer auf Montage. Nein, er ist wirklich sehr, sehr viel weg. Und es ist auch irgendwo, dadurch ist auch ein großer Knacks in unserer Beziehung. Und ich sag mal, wenn es anders wäre, würde es mit Sicherheit so nicht laufen. Also ich denke mal, jeder normale Mensch möchte irgendwo eine Beziehung haben, die glücklich ist. Und kann es sein, das Prostituiertenleben ist mit Sicherheit nicht eins der schönsten, sag ich mal. Und kann es denn sein, dass du das auch angefangen hast, weil du dich in deiner Beziehung nicht mehr so wirklich... Wahrscheinlich werden viele Sachen ein Grund dafür sein. Schläfst du mit deinem Mann noch? Bitte? Schläfst du mit deinem Mann noch? Selten. Siehst du denn dieses auch als sexuelles Vergnügen? Bei ihm ja. Ja, bei ihm ja. Ich meine, wenn du zur Arbeit gehst. Ja, es macht mir Spaß. Ich mache es rein daraus, dass es mir Spaß macht. Das heißt, dass ich bestimmen kann, was ich tue. Ich habe ja gestern mit einer Prostituierten gesprochen und die sagte mir, dass sie selbst kein sexuelles Empfinden hat während ihrer Arbeit. Ja, und das ist bei mir genau anders. Bei dir ist es andersrum. Du erlebst auch mit einem Kunden einen Orgasmus durchaus. Auf jeden Fall. Das ist ja mein Spaß daran. Ich mache es ja nur, weil es mir Spaß macht. Mhm. Trotzdem frage ich dich, auch wenn die Beziehung nicht mehr so ganz, ganz doll ist mit deinem Mann, plagt dich denn nicht ein unglaublich schlechtes Gewissen? Ja, anscheinend habe ich keins. Und hast du nicht irre Angst, dass das doch irgendwie mal rauskommen könnte? Alles, ja, wahrscheinlich ist das der Reiz an der Sache. Das ist der Reiz an der Sache. Ja. Aber du pokerst so hoch und würdest das dann auch in Kauf nehmen? Ich würde es in Kauf nehmen, auf jeden Fall. Warum bist du überhaupt noch, wenn du so doch offensichtlich relativ unglücklich bist oder unzufrieden mit deinem Mann? Warum bist du mit ihm noch zusammen? Weil wir uns lieben. Wir haben zwei Kinder zusammen. Ihr habt zwei Kinder zusammen? Das heißt ja noch nicht, dass man sich liebt, ne? Nein, wir lieben uns auch so. Das willst du schon sagen. Ich würde das eine vom anderen, trenne ich total. Das eine hat mit dem anderen, am liebsten würde ich nicht mehr mitteilen. Ich würde am allerliebsten, dass er es weiß. Aber er würde es nie verstehen. Mhm. Aber stell dir mal die Situation vor, wenn er es mal erfährt, was dann... Dann würde er sich sofort von mir trennen. Was für eine Welt für den Mann zusammenbricht. Ja. Ich glaube, ich würde die Partnerin, wenn ich betroffen wäre in einem solchen Fall, ich würde sie unendlich verachten und ich glaube auch hassen, wenn ich so hintergangen worden wäre. Das würde wahrscheinlich jeder tun. Ja. Das würde er auch tun. Umgekehrt du wahrscheinlich auch, ne? Wenn du natürlich. Trotzdem machst du es. Also soll das noch lange so weiterlaufen? Das wird mit Sicherheit noch so weiterlaufen. Für was sparst du das Geld eigentlich? Wahrscheinlich darauf, dass ich mir irgendwann ein wunderschönes, unabhängiges Leben leisten kann, wenn er es rausbekommen hat. Ich weiß es nicht. Klingt ja alles ziemlich heavy, du. Mann. Ja. Also es wundert mich, wie du über ihn sprichst, dass du dann gleichzeitig doch sagst, ich liebe ihn oder wir lieben uns. Ich möchte ihn auch niemals verlieren. Ja, ja. Wie sähe denn dein unabhängiges Leben aus? Würdest du in dem Milieu arbeiten wollen? Unabhängig? Ich denke nicht. Nein, das würde ich nicht tun. Nein. Mhm. Dafür hänge ich auch zu sehr an meinem richtigen Beruf. Mhm. Er macht mir Spaß, ich bin relativ gut in meinem Beruf und wie gesagt, ich habe es vom Geld her auch gar nicht nötig. Ich verdiene genug. Wie abgefahren. Ich stelle mir dann vor, du sitzt dann vor deinem Zeichenbrett oder heute wahrscheinlich vom Computer. Ja, und nee, vom Zeichenbrett. Vom Zeichenbrett, ja. Richtig klassisch vom Zeichenbrett. Ja, richtig. Und lachst dir ins Fäustchen, wenn die Kollegen vorbeigehen, nach dem Motto, wenn ihr wüsstet, was ich alles so mache. Ja. Ist so, ne? So ist es. Ja. Ich denke, dass es vielen Menschen so geht, dass es viele Menschen so leben würden. Ja, ja. Vielleicht nicht unbedingt so krass, aber so viele Menschen haben Geheimnisse und... Absolut. Und wie? Ich will jetzt darüber moralisch gar nicht urteilen. Das ist dein Ding, wie du das regelst da alles. Ja. Du willst es, du machst es und du willst es so weitermachen. Und ich hoffe, dass du dein Leben gut im Griff hast. Und ich glaube, das ist der richtige Wunsch für dich. Ich denke, ja. Ja. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Anna. Ja, ciao. Jörg. Halt. Noch nichts sagen, Jörg. Jetzt erst. Jörg, 28. Ja, hallo Domian. Ja, ich hatte dich noch gar nicht hier in meine Leitung gedrückt. Ja, ich habe ein ziemliches Problem, Domian. Was denn? Und zwar habe ich mit meiner Freundin eigentlich für August diesen Jahres unsere Hochzeit geplant. Mhm. Wir sind seit 2 Jahren zusammen und war auch bisher alles wunderschön und so, wie es sein sollte. Und jetzt ist es so gekommen, dass ich vor 2 Wochen ein Verhältnis mit der besten Freundin meiner Frau angefangen habe, also meiner späteren Frau. Warum tust du das? Ja, mal so eine Frage, ja. Ja. Wir kannten uns also eigentlich nur vom Sehen her, also die beste Freundin meiner Frau und ich. Mhm. Und es war eigentlich auch nie irgendwie eine Anziehung zwischen uns, weder sexuell noch, dass wir überhaupt irgendwie näheren Kontakt miteinander hatten. Mhm. Und auf einmal hat es geknallt. Mhm. Wir haben hier ein bisschen gefeiert und was getrunken, sind uns näher gekommen. Und ja, dann ist es passiert. Wie konnte es passieren? Ich gehe davon aus, dass deine Freundin auch da mit bei der Feier dabei war. Die musste arbeiten gehen. Die musste arbeiten gehen. Die musste noch arbeiten gehen. Und dann habt ihr direkt beim ersten Mal, nachdem es geknallt hat, habt ihr schon miteinander gepennt. Ja. Und das ist jetzt auch zur Regelmäßigkeit geworden. Wir haben es noch einmal wiederholt und seitdem gehen wir uns mehr oder weniger aus dem Weg, weil wir beide jetzt mit der Situation eigentlich nicht klarkommen. Mhm. Wie würdest du denn deine Gefühle zu ihr beschreiben, zu der Freundin deiner Frau in Spe? Sehr intensiv. Also, ich habe sowas auch noch nie erlebt. Das ist nicht irgendeine so eine Sexgeschichte, sondern es geht tiefer. Nein, nein, ja. Du bist, wollen wir es so sagen, du bist verliebt. Ja. Und zwar fast über beide Ohren. Ja, absolut. Und kriegst sie gar nicht aus dem Kopf raus. Überhaupt nicht, nein. Telefonierst du oft mit ihr? Ja, jetzt in den letzten Tagen also etwas weniger, weil wir haben mal versucht, darüber zu sprechen, aber wir haben halt das Problem, dass ich nicht nur meiner eigentlichen Freundin das irgendwie klar machen muss, sondern dass sie eben obendrein die beste Freundin auch von ihr ist. Beide haben große Gewissenskonflikte. Ja. Ja. Hast du denn den Eindruck, oder hat sie sich darüber dazu geäußert, dass diese Frau, die Freundin deiner Freundin, in dich auch fast richtig verknallt ist, richtig verliebt ist? Sie hat es nicht ganz so deutlich ausgesprochen, aber ich glaube schon. Jetzt hast du ein Problem am Hals. Allerdings. Jetzt hast du ein Problem am Hals. Aber wir wollen froh sein, dass noch nicht August ist. Ja, ja, ein Vorteil, dass noch nicht die Ehe vollzogen ist. Sonst wäre es alles noch komplizierter. Ja, nur emotional bleibt das gleiche Problem. Ne? Wie würdest du denn deine Gefühle zu deiner Freundin beschreiben? Das kann ich überhaupt nicht einordnen. Im Moment ist, weil es ist nicht jetzt Chaos ist im Moment. Dadurch ist nicht völlig alles weg. Ist klar, ja. Aber es ist... Ich weiß, dass sie auf der Arbeit auch ab und zu bei dir zuhört. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt auf diesem Wege erfährt. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es mir recht wäre oder nicht. Vielleicht bin ich einfach zu feige. Ich gehe mal davon aus, wenn du sagst, dass deine Freundin diese Sendung öfters auf der Arbeit hört und du rufst ja an und erzählst das, gehe ich mal davon aus, dass du es eigentlich möchtest, dass sie es erfährt. Irgendwo natürlich schon. Sonst würdest du das gar nicht machen. Ich habe mir auf der anderen Seite furchtbare Angst, ihr weh zu tun. Mhm. Und ich weiß natürlich auch nicht mit dem anderen Mädchen, was nun mit der Freundschaft zwischen den beiden ist. Also Jörg, die ganz saubere Lösung ist wirklich die, dass du das deiner Freundin erzählst. Dann liegt alles auf dem Tisch und dann kann man sehen, wie sich alles weiterentwickelt. Vielleicht gibt dieses jetzt einen Anlass dafür, dass ihr neu oder intensiver zueinander findet. Es kann aber auch das Anfang vom Ende eurer Beziehung sein. Ja. Kann sein, aber es ist wirklich ganz korrekt allen gegenüber, wenn deine Freundin, ich finde, sie hat ein Recht darauf, das zu wissen. Du musst es ihr sagen. Ja, das ist mir schon klar. Das Problem ist eben nur, ich weiß auch nicht, wie die beste Freundin meiner Frau, wie sie darauf reagiert, wenn deren Freundschaft in die Brüche geht. Ob sie sich nicht dann auch völlig zurückzieht einfach. Mhm. Also sie hat sich jetzt die letzte Zeit schon zurückgezogen und da gehen immer dann die Scheuklappen runter, wenn eben dieses Thema kommt. Und deshalb sind wir uns in der letzten Zeit eigentlich auch fast nur noch aus dem Weg gegangen. Mhm. Mhm. Ich würde aber auf jeden Fall an deiner Stelle auch mit dieser Freundin, deiner Freundin, darüber sprechen, ob es deiner Frau, ich sag jetzt mal Frau, damit man sich besser auseinanderhalten kann, dass das ihr erzählt wird und gesagt wird. Ja. Ich glaube, du willst das. Ich habe so ein Gefühl. Ja, sicher, weil ich will sie natürlich auch nicht unnötig verletzen, deshalb das auch jetzt nicht länger hinauszögern. Mhm. Ich habe auf der anderen Seite Angst. Ist völlig klar. Du wärst völlig unnatürlich, wenn du keine Angst hättest. Das ist eine Situation, die heikel ist. Aber es sind klare Verhältnisse, aus denen irgendetwas dann zumindest Ehrliches neu erwächst. Ich hoffe, ja. Pack dir mal allen Mut zusammen. Vielleicht ist es ja jetzt durch dieses Gespräch eh schon an ihre Adresse gelangt. Ne? Also wenn ich das vielleicht noch eben sagen darf, also wenn sie zuhören sollte, ich hoffe, dass sie versteht, dass ich vielleicht auch diesen Weg deshalb gewählt habe. Und es ist nicht böse oder verletzend gemeint. Mhm. Du hast es immerhin gemacht und wenn du es auf diesem Weg gemacht hast, ist es, finde ich, auch korrekt und okay. Ich wünsche euch dreien, ne? Da sind jetzt 3 Menschen daran beteiligt. Ja. Toi, toi, toi. Wie auch immer ihr das geregelt bekommt. Alles Gute. Domian, ich danke dir. Tschüss, Jörg. Tschüss. Tschüss. 1.32 Uhr und 5 Sekunden. Und jetzt machen wir Pause. Uhr 17 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, hier ist das WDR Fernsehen und hier ist Domian. Und wir sind heute Abend thematisch nicht gebunden. Das heißt, ihr könnt hier zu jedem Thema anrufen. Meine Telefonnummer 0130 29 11, meine Faxnummer 0130 11 51 22 und die E-Mail-Adresse, die lautet 1live@wdr.de. Ich sag's heute auch nochmal, ich sag's ja manchmal, dass man uns per E-Mail eben auch aus dem Ausland erreichen kann. Leider nicht über die Telefonnummer oder über die Faxnummer. Es geht weiter mit Barbara und die ist 51 Jahre alt. Hallo. Moin, Domian. Domian. Ja. Barbara. Ich bin so erschrocken, dass ich schon rankomme. Ja. Moin. Ja, ich habe Montag schon mal versucht anzurufen. Da war das Thema zum Teil die schweren Sexualstraftaten mit den Ermordungen der Kinder. Ja, ja. Ich bin beruflich verbunden gewesen mit solchen Leuten. Ich war 20 Jahre im Strafvollzug. Was hast du da gemacht? Ich war im Vollzugsdienst im Stockwerk. Also als Beamtin. Als Beamtin, ja. Wächterin, ne, sagt man. Oder? Nee, so ja, im landläufigen. Im Landläufigen, da kann man sich so. Wachtel, ja. Genau. Aber, ja. Wir sind Justizvollzugsbedienstete. Genau, so heißt das ganz korrekt, ja. Ja. Und ich habe leider erst um 2:30 einschalten können und habe also nur am Rande mitbekommen, dass da ein paar Leute angerufen haben. Und mich bewegt es so, weil ich glaube, da ein bisschen falsche Vorstellungen auch darüber bestehen, wie diese Leute im Vollzug behandelt werden. Erzähl mal, hattest du mit solchen Fällen zu tun? Ja, ich hatte also eigentlich täglich, ich war in einer großen Vollzugsanstalt. Aber warst du dann nicht nur in einem Frauengefängnis? Oder nein. Auch Männer mit dran? Mit Männern, ja. Ah, ja. Ich war in einem Vollzugskrankenhaus 4 Jahre. Mhm. Und da hast du mit Sexualstraftätern zu tun gehabt? Ja, ja. Mhm. Wie werden die behandelt da? Ja, also die werden genauso von uns behandelt wie jeder andere Inhaftierte auch, nur eben von den Mitgefangenen, mit die das rauskriegen. Die stehen, die Sexualstraftäter stehen in der Hierarchie der Knackis ganz unten. Ganz ne? unten. Tiefer geht's gar nicht mehr. Nein, ne? Das ist das Tiefste. Die sind vollkommen verachtet, ne? Ja, und missachtet, ja. Ja, und werden auch so behandelt. Von der Ehrenkodex der Gefangenen ist da sehr hoch. Mhm. Also das ist das Letzte, was da ist. Am ehesten geachtet sind, glaube ich, die Brüche gemacht haben, ne? Ja, Brüche und auch so Betrüger, die recht raffiniert waren. Genau, ja. So, das ist dann schon so ein bisschen das Höhere. Das heißt, diese Sexualstraftäter kriegen quasi eine doppelte Strafe, nämlich die Strafe vom Gericht und dann eben die menschliche Strafe dann. Ja. Also völlige Verachtung. Den wird auch das Essen dann weggenommen zum Teil. Ich meine, das kriegen wir nicht mit, man weiß es, aber man kann da nicht einschreiten, weil das dann passiert, wenn die Zellentüren zu sind. Ne? Mhm. Wie hast du denn, ich meine, das ist dann doch für jemanden, der direkt mit solchen Leuten zu tun hat, wie du, und denen gegenübersteht, was ist das für ein Gefühl, wenn du mit einem Mann zu tun hast, der solche schrecklichen Sachen gemacht hat? Ja, innerlich bin ich natürlich immer aufgewühlt gewesen, aber nach außen hin muss ich jeden behandeln, wie wenn er nicht verurteilt ist, wie einen freien Menschen. Ne? Na gut, wenn er aber verurteilt war, meine ich, wenn alles klar war. Auch dann habe ich immer versucht, relativ fair zu sein und ihm das auch nie vorzuwerfen, weil es nicht meine Aufgabe ist, den zu verurteilen. Hast du überhaupt dann mit solchen Leuten mal über ihre Straftaten gesprochen? Wenn sie von sich aus gekommen sind, ja. Dann ja. Aber in den seltensten, also in einem Fall ist es passiert, weil die meisten sind relativ feige, auch nach der Verurteilung. sonst würden sie ja die Menschen nicht umbringen, die sie vergewaltigt haben. Auch da besteht ja schon ein gewisses Grad an Feigheit, weil sie wollen ja nicht entdeckt werden. Hast du vor diesen Männern Angst gehabt? Auch nein, nie. Man darf da keine Angst zeigen. Respekt ja und Vorsicht. Aber Angst nie, weil das so ein Mensch ist wie ein gefangenes Tier, der hat einen siebten Sinn, der merkt es. Wie urteilt, jetzt aufgrund auch deiner gemachten Erfahrungen mit diesen Leuten, wie urteilst du denn als Privat-Barbara über diese Menschen? Privat wäre ich eine Bachmeier. Also Rache. Ich verurteile die, ich bin nicht für die Todesstrafe, so wie in Amerika. Man sieht, dass das nichts bringt. Das ist der falsche Weg. Aber wenn mein Kind so umgebracht worden wäre oder würde heute noch, dann würde ich Rache üben. Also da wäre ich für mich als Mutter, als Mutter wäre ich da gefragt. Jetzt so als Gefühl, ne? Was dann passieren würde, weiß ich nicht, aber vom Gefühl her würde ich es tun. Nun kommt, ist ja im Moment die Diskussion, immer wenn diese schlimmen Dinge passieren, fordern die Leute, dass die Strafmaßnahmen noch härter werden sollten und dass die, dass der lebenslange Verschluss mehr angewandt werden sollte. Wie denkst du dazu? Härtere Strafen in dem Sinn, dass diese Täter für sich selbst mehr gefordert werden müssten. Wie meinst du das? Den wird es zu leicht gemacht im Vollzug. Die bekommen, also auch jeder Gefangene, egal was er getan hat, oder jeder Inhaftierte, bekommt von morgens bis abends alles gereicht. Er hat keine Eigenverantwortung mehr. Er bekommt alles abgenommen. Und er müsste mehr an sich arbeiten. Was wäre denn dein konkreter Vorschlag, wie man dann mit den Leuten umgehen sollte? Was sollten die an sich arbeiten? Wie? Die müssten zum Beispiel, bevor überhaupt eine Gerichtsverhandlung stattfindet, ist so mein Gedankengang, nicht nur von einem Gutachter ein paar Wochen oder Monate vor der Gerichtsverhandlung für 2 bis 4 Stunden kurz befragt werden, denn so ein Mensch verstellt sich grundsätzlich. Also ich habe noch keinen gesehen, der ehrlich war und gesagt hat, ja, ich sage jetzt die Wahrheit, so und so war es. Es war die Kindheit schuld, es war der betrunkene Vater schuld, die schlechte Jugend, war alles mögliche Schuld, nur er selbst nicht. Ne? Was meinst du, was man den ganzen Tag über mit denen anstellen sollte? Sie sollten arbeiten müssen, auch als Untersuchungsgefangene. Ein Untersuchungsgefangener ist ja wie ein freier Mensch zu behandeln, hat keine Pflichten, nur Rechte. Und, also du meinst weg von dem, ich sage das jetzt mal ein bisschen überspitzt, von dem Hotel da sein, hin zu einer harten oder knallharten Arbeitssituation. Auch Arbeit. Arbeit, körperliche Arbeit und auch geistige Arbeit an sich selbst. Dass er zu sich selbst, wie sagen wir, wie eine Klassenarbeit in der Schule, dass man auf ihn zugeht und sagt so, morgen, auch keinen Termin sagt, sondern jetzt bist du dran, 2 Stunden schreibe über dein Leben zwischen 6 und 12 Jahren. Wobei die Tendenz ja nach wie vor in der gesamten Gesellschaft, auch was den Strafvollzug angeht, eher in eine andere Richtung geht. Ne? Ja, leider. Und es wird immer mehr eine große Versagerquote. Obwohl ich glaube, dass in gewissen Kreisen und in gewissen Geschichten, auch in der Politik oder in den Sozialwissenschaften, man doch auch anfängt, anders zu denken. Ne? Dass man auch wieder vielleicht doch in die härtere Schiene einschwenkt. Ja, das wird Zeit. Ja, was auch auffällt bei diesen Straftaten, dass gerade in den letzten Monaten, also mir persönlich ist aufgefallen, dass es alles Richtung Osten geht. Es ist so brutal und so grausam, so unmenschlich, dass, ich weiß nicht, wir haben natürlich hier in westlichen Ländern auch dasselbe Problem, aber diese überzogene Brutalität, ich weiß nicht, an was es liegt, aber es ist alles Richtung Osten rüber. Und dem kann man nicht nur mit Sozialpädagogik begegnen, ne? Die Sozialtherapie, denke ich, ist eins mit der schlimmsten Dinge, die da passieren, gerade bei Sexualtätern. Denn die werden zum Teil nach Halbstrafe oder fühlen sich ja unheimlich gut, die Jungs, ne? Denn sie wollen ja bald entlassen werden. Die dann ausgeführt werden, ob es zu einer Beerdigung ist oder zum Sport oder sonst irgendwas und die dann abhauen. Also die Behörden mögen uns und vor allen Dingen die Kinder schützen vor diesen Menschen, dass sie nicht eben frühzeitig entlassen werden oder dass sie überhaupt nicht entlassen werden. Auf gar keinen. Also auf frühzeitig entlassen würde ich auf gar keinen Fall sagen, denn alle, die frühzeitig entlassen worden sind, haben kurze Zeit später wieder etwas getan. Barbara, danke für deinen Anruf. Gerne. Das war interessant, so eine Insider-Sichtweise mal zu hören und davon erzählt zu bekommen. Ja, danke. Alles Gute. Mach's gut, Domian, das ist eine tolle Sendung. Dankeschön. Tschüss, Barbara. Tschüss. Kilian. Kilian hat aber den Fernseher oder das Radio nicht ganz leise gedreht. Schon passiert. Ich habe das doch sofort gehört. Ja. Du bist ein Mann und heißt Kilian. Genau. Ungewöhnlich. Ja. Ja, finde ich ja. Ist wohl französisch. Ja, ich habe noch nie jemanden persönlich kennengelernt, der Kilian heißt. Das hat sich in diesem Moment geändert. Ja, klasse. Du bist 23 Jahre alt. Richtig. Und hast bei mir angerufen. Ich habe angerufen, genau. Warum? Ich habe gerade eine unserer vielen Horror-Sessions mit meinem Kumpel vorüber. Mhm. Wir treffen uns einmal die Woche und gucken Splatter, Slasher. Ich dachte, ihr trefft euch einmal die Woche und guckt Domi an. da sind wir jetzt durch Zufall reingerutscht, weil der Film gerade zu Ende war, den wir gerade gesehen haben. Aha. Seid ihr rumgezappt und habt uns entdeckt hier. Genau, man zappt ja schon mal so rum. Ja. Ja. Ja, darüber wolltest du erzählen, dass du dich einmal in der Woche mit deinem Kumpel triffst, oder was? Nein. Nein. Also, unser größtes Hobby ist es eigentlich, eben diese Metzelfilme zu gucken. Ja. Wo halt Leute zerstückelt, zerfleischt, also je blutrünstiger, desto besser eigentlich. Mhm. Das sind Filme, die ihr euch teilweise illegal ausleiht, vermute ich mal, ne? Oder viele kriegt man auch in den Videotheken einfach so, oder? Ja, wobei die sind fragwürdig, also das ist schon richtig. Die werden zum Teil aus England geholt, da sind sie, ich sag mal, bedingt legal. Mhm. Und dann werden die so in der Szene, werden die so rumgereicht? In der Szene werden die rumgereicht. Oder gibt es auch so Sachen, dass unterm Ladentisch die Videoverkäuferin schon mal sagt, hier Kilian, schön neuer Streifen da, willst du mal gucken? Ja, richtig. Sowas gibt's auch. Mhm. Seltener. So. Da muss man schon ausgewählte Videotheken haben. Jetzt stellt sich natürlich sofort die Frage, was hat ein netter junger Mann wie Kilian für einen Spaß daran, wenn da die Köpfe abgeschnitten werden und die Menschen eingekocht werden und weiß ich was alles? Das ist genau der Punkt. Also wir haben wirklich Spaß daran. Also wir sehen das fast wie eine Komödie. Wir können darüber uns totlachen. Mhm. Also es gibt ja auch Produktionen, die sind im Kino erschienen, wie zum Beispiel von Peter Jackson, Braindead, wo wirklich die Fetzen fliegen. Mhm. Und wir saßen im Kino und haben uns totgelacht, das während die Leute rausgerannt sind. Ich versuche uns zu vermitteln, was daran lustig ist, dass man darüber lachen kann. So wie man über irgendeinen Komiker lachen kann. Man muss natürlich die gewisse Distanz zu diesem Film haben. Mhm. Also man darf nicht denken, dass das echt ist. Ihr denkt immer, das sind tolle Special Effects gerade wieder und gut gemacht. Sowas ja, in der ganz Richtung. Genau. Mhm. Ganz genau. Also wichtiger Punkt, ne? Den du gerade gesagt hast. Ihr denkt euch nicht in diese Szenerie real ein. Ihr denkt nicht, dass das wirklich jetzt so ist, ne? Als wirkliche Geschichte. Nee, bloß nicht. Sondern als abgefahrene, schräge Inszenierung. Ganz einfach. Genau. Man hört ja immer wieder von den Geschichten, wo dann Leute danach auf die Straße gehen und selber rummetzeln. Das machen wir natürlich nicht. Also dir ist manchmal nicht danach, deinen Freund zu zerschneiden. Nee, absolut nicht. Das wäre dann weniger lustig, ne? Nee. Also das ist auch mein Appell an alle anderen. Tut's bloß nicht, ne? Tut's bloß nicht. Guckt solche Filme, also aber... Filme sind wirklich super klasse. Ja. Man muss sie halt nur mit der nötigen Distanz sehen. Also ich muss dir ja sagen, es gibt ja viele Leute, die dann ganz empört immer reagieren, wenn die sowas hören, dass Leute sich das reinziehen. Ich bin da auch nicht so empört drüber. Und ich kann das mir, ich finde es zwar nicht lustig, ich gucke mir so Sachen nicht so gerne an, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man das wirklich als Performance sieht, ne? Als abgefahrene Sache einfach. Ja, doch schon. Mhm. Also da gibt es ja auch wirklich gute deutsche Sachen. Schlingensief ja. zum Beispiel. Schlingensief, ja. Ketten. Kettensägen war das ganz Deutsche. Das ist dann schon brillant. Kunst, ne? Man sagt dann das ja Kunst dazu. Genau. Ja. Was, weißt denn, wohnst du zu Hause noch? Ich wohne nicht mehr zu Hause. Nee. Hast du das früher auch schon gemacht, als du zu Hause gewohnt hast? Deine Eltern haben das mitbekommen? Also mein Kumpel, mit dem ich das zusammen mache, der wohnt schon seit längerem alleine. Ja. Und dann ist das halt bei dem... hat das bei dem stattgefunden. Seid ihr beide in so eine verschworene Gemeinschaft? Oder gibt es auch noch andere Freunde, die das auch wissen und auch mal mit reingucken? Wissen ja, aber auf das große Verständnis stoßen wir da nicht. Heißt das, dass die euch ein bisschen für bekloppt halten, Lilly? Ja. Ja. Ja, ich halte euch nicht für bekloppt. Nein. Aber ihr seid ja ganz brave Jungs, ne? Ich denke schon. Ja, das hört sich auch so an. Das ist auch, das hatten wir eben schon mal, so wie so ein Doppelleben. Ja. Naja, also, sobald die Arbeit getan ist, wird sich vor den Videorekorder gesetzt, vor den Fernseher und dann werden die Kassetten eingeschoben. Aber ein harmloses Doppelleben, ne? Ich denke schon. Ja. Kilian, wie heißt der Kumpel? Lothar. Hört der jetzt zu? Sieht er zu? Der sitzt neben mir. Schönen Gruß an Lothar. Alles klar. Hi Lothar. Tschüss ihr beiden. Jo, ciao. Stefan, 23. Ja, hi Domian. Hi Stefan. Was ist denn dein Thema? Ja, wir waren gerade fast schon dabei mit dem Doppelleben. Die Anna von vorhin hat mich inspiriert anzurufen und ich habe was ganz Exquisites, und zwar eigentlich eine Freundin, aber ab und wann gehe ich halt eben in der schwulen Szene aus. Ich habe was ganz Exquisites. Schön ausgedrückt. Ich habe was ganz Exquisites. Ich habe eine Freundin. Ja. Und manchmal gehe ich in die Schulenszene. Ja, ganz genau. Erzähl uns Näheres. Das Ganze fing eigentlich vor, ach Gott, 7 Jahren an. So früh schon? Ja, mit 16. Mhm. Ja, dann hatte ich halt eben eine Freundin und merkte auf einer Klassenfahrt, Mensch, also die Jungs, ist ja schon was Witziges, ne? Mhm. Du schon mal zu beobachten und so. Mhm. Ja, und irgendwie kam es dann auch dazu, aber das war es dann erstmal. So, und dann hatte ich immer meine nette Freundin. Wie, stopp. Hm? Wie, was kam da? Du hast mit einem Jungen geschlafen irgendwie, oder was? Ja, was man halt eben damals unter Schlafen verstanden hat. Es aber gab wir Sex, halt ne? Eben, wir hatten Sex. Ja. Mhm. Ja, und das war das aber erstmal. Ja, und dann hatte ich immer mit meine nette Freundin und dann merkte ich plötzlich, hier in unserer nächsten Großstadt, hier gibt es also so eine Schwulenszene. Mhm. Und dann bin ich einfach mal hingegangen, habe mir so einen Reiseführer hier geholt. So ja, und Frankfurt von hinten, Köln von hinten, oder wie man das so nennt. Ne? Genau. Ja, und habe mich einfach mal durchgelesen. Ja, und seitdem gehe ich halt eben, ja, 2x im Monat ungefähr, richtig, da einfach hin. Auf die Rolle. Auf die Rolle. Keiner weiß es, meine Freunde natürlich auch nicht. Meine Eltern nicht, meine Freundin nicht, keiner weiß es. Hast du in der Schulenszene dann irgendwie Bekannte oder auch nicht? Wenig. Wenig. Es sind mal ein paar Gesichter, die man regelmäßig sieht und so, weil die ständig da sind und ab und zu bin ich halt eben auch da. Aber so habe ich da eigentlich keinen Großen. Was heißt denn auf die Rolle? Heißt das, dass du da nur hingehst und guckst oder geht's dann auch zur Sache? Da geht's dann auch zur Sache. Geht zur Sache. Wenn das, ich das habe, ja. Wo geht's zur Sache? In irgendwelchen Darkrooms oder Kinos oder gehst du mit den Jungs nach Hause auch? Was sich gerade anbietet. Du gehst auch in Darkrooms? Ja. Mhm. Das ist gerade das Witzige an der ganzen Geschichte. Was bist du denn dann eigentlich? Wie würdest du dich selbst definieren? Von deiner sexuellen Identität hier, Mann. Es ist schwer, es läuft wahrscheinlich auf Bier hinaus. Ich weiß es nicht. Mhm. Also, ich liebe meine Freundin und auch mit ihr Sex zu machen, macht unheimlich viel Spaß und so. Kannst du dir denn vorstellen, könntest du dir vorstellen, dich in einen Mann auch richtig zu verlieben oder gar mit dem zusammen zu leben? Wenn ich einen richtigen finde. Das schon. Mhm. Vielleicht ja. Mhm. Nun, ist das ja auch ein ganz, ist ja völlig egal, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, ein gezieltes Fremdgehen deiner Freundin gegenüber. Nee, keine Zügerei hier jetzt. Das ist ein klares Ja, es ne? Ist ein Fremdgehen. Na klar. Sicher. Aber vielleicht ist auch das gerade der Kick bei der ganzen Geschichte. Und auch kein schlechtes Gewissen. Nee. Ach, seid ihr alle verrucht? Ich weiß es nicht. Ihr seid alle so verrucht. Wahrscheinlich. Die anderen hat es ja eben auch gesagt. Wahrscheinlich hat sie es gesagt. Ich könnte keine ruhige Stunde mehr verbringen vor schlechtem Gewissen, wenn ich sowas machen würde. Du musst abschalten. Ich freue mich im Prinzip darauf, halt eben einfach mal mein Leben, mein Alltagsleben, mein Alltagstrott auszunehmen und anzulassen. Dann ziehe ich meine Gummihose an, die auch keiner kennt und keiner weiß. Gummihose? Was ich da habe. Wie so eine ganz eng anliegende Ledergummihose oder was? Ja, genau, so eine glänzende Latexhose. Und die kennt keiner, die weiß keiner, ich so habe, gehe in der Jeans von zu Hause weg und ziehe mich dann also im Auto um und so. Und ja, das ist total aufregend. Kann es sein, dass der Hauptreiz darin liegt, dass das so geheim ist und gar nicht so an der sexuellen Variante? Wahrscheinlich. Oder beides wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich die Kombination von beidem. Mhm. Also ich freue mich jetzt schon wieder drauf, halt eben am Wochenende wieder dieses Doppelleben auszuführen. Mhm. Du musst dir das aber auch immer geschickt organisieren, weil deine Freundin möchte am Wochenende mit dir auch irgendwas machen, ne? Ja gut, ich bin halt eben noch in einem anderen Verein, wo ich auch sehr viele Freunde habe und dann gehe ich halt eben offiziell mit denen dann weg. Ist halt eben auch schon drin. Hast du schon mal den Fall durchgespielt? Könnte ja sein, es gibt die irrsinnigsten Zufälle, dass dich da irgendjemand sieht und das irgendwie weiter sickert und man spricht und erzählt und irgendwie kriegt deine Freundin das raus. Natürlich habe ich mir Gedanken drüber gemacht, aber ich sag mir mal, ich kenne in meinem richtigen Leben keine Schwulen und das heißt, jeder, der mich dort in der Schwulenszene sehen würde, wäre halt eben auch schwul und könnte mich im Prinzip nicht outen, weil er sich selber outen müsste. Also du meinst, das ist wasserdicht. Ich glaube nicht, dass das wasserdicht ist. Ich glaube, dass du schon da auf einem Vulkan sitzt, ne? Dass das passieren könnte. Bist du denn bereit, offensichtlich ja, dafür deine Beziehung auch zu opfern? Wahrscheinlich, das würde ich nicht machen. Ja. Klingt hart. Es klingt hart, ja. Obwohl die Beziehung gut ist. Die Beziehung ist als solches sehr gut, ja. Kann ich nicht nachvollziehen. Aber es ist dein Ding, ne? Ja. Und du bist glücklich dabei. Ich bin damit glücklich, ja. Am Wochenende geht's wieder los. Und richtig gespannt bist du schon drauf. Ja. Ich freue mich schon drauf. Stefan, wir sind am Wochenende in Gedanken bei dir. Okay. Wenn du mit deiner Gummihose los tigerst. Tschüss, ciao. Stefan. Brigitte ist dran und Brigitte ist 43. Ja. Brigitte, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Mein Problem. Ja, 43 Jahre, 3 Kinder. Ja. Mein Sohn ist schon erwachsen, hat einen Freund, 20 Jahre jünger als ich. Und ich habe mich total verknallt in ihm. Moment, dein Sohn hat einen Freund? Ja. Der ist also schwul? Nein. Die sind nur befreundet. Achso, die sind nur befreundet. Achso, ja. Wir sind gerade, denken nur noch schwul. Ja, nein, nicht immer. Die, nicht immer. Ja. Also, das ist sein bester Kumpel, ne? Sein bester Freund. Und du hast dich jetzt in den, obwohl der 20 Jahre jünger ist, verknallt. Ja. Und er verhält sich auch immer so. Also, wenn wir Fernsehen gucken, setzt er sich also fast auf meinen Schoß. Nein. Berührungen, Küssle und so weiter. So weit geht's schon? Na, viel weiter. Viel weiter? Erzähl, wie weit es schon gegangen ist. Ich meine, also einfach so von seinem Verhalten her geht beim Kommen und Gehen, Umarmung, Küssle, er ist sehr dankbar, dass er bei uns wohnen darf, weil er seine Wohnung verloren hat, also gekündigt wurde und so weiter. Mhm. Aber gab es denn schon intime sexuelle Kontakte? Ja, also er hat sich mal schlimm verletzt beim Sport und dann habe ich halt angefangen einzureiben und dann eben halt massieren und Du hast dir nur Sorgen um ihn gemacht, ne? Du wolltest ihm nur... Ja, aber ich habe schon gewusst und das habe ich auch sogar schon ihm gesagt, paar Wochen davor. Also ich glaube, das wird nicht gut. Also ich empfinde mehr für dich. Also du hast ihn dann eingerieben und massiert? Ja, und dann hat er ganz sachte halt meine Hand in eine Richtung geführt, gell? Das hat er dann gemacht, von sich aus? Ja. Ehrlich, du hast das nicht von dir aus gemacht? Nein. Ich hätte echt nicht berührt, gell? Also das war für mich... Trotz dieses zarte Gefühl und alles, was ich habe, hätte ich ihn nicht. Und ist es denn dann auch schon richtig zur Sache gegangen? Ja, was man so nennt, also Französisch, ja. Naja, immerhin, ist schon sehr intim, ne? Ja. Ja, aber seither meidet er mich, das Treffen auch, oder das Nähe. Seit dieser Massagegeschichte da? Ja. Seit Französisch meidet er dich? Ja. Hast du irgendwas falsch gemacht? Nein, du kannst es vielleicht nicht richtig. Oh. Nein, natürlich, du bist eine erfahrene Frau, die alle Tricks kennt, ne, wie man einen Mann glücklich machen kann. Davon gehe ich aus. Ich auch. Ja. Also ein bisschen Nein, aber, das, so. Aber im Ernst, das ist ja jetzt doch schon dann ernst zu nehmen, ne, wenn er seitdem quasi auf Distanz zu dir... Also er sagt, wir haben schon gesprochen und so arg auch nicht, aber auf jeden Fall so diese Berührungen meidet er und er sagt, das ist ein ganz großer Fehler gewesen. Das sagt er. Ja, das ist, darf ja niemand erfahren, halt schon gar nicht, also gerade mein Sohn oder. Würdest du denn von dir aus schon wirklich sagen, dass du in diesen Jungen richtig verknallt bist? Ja. Sehr. Ja, sehr. Also, und du wärst auch bereit, da ein Abenteuer einzugehen und dich auf eine Affäre einzulassen? Ja. Ja, also seit diesem Tag, ja. Hast du denn die Vermutung, dass er eher aus Vorsicht sich von dir zurückzieht, weil das eben niemand wissen darf und weil er ein schlechtes Gewissen hat? Oder hast du den Eindruck, dass er auch nicht so Gefühle für dich hat, wie du für ihn? Vielleicht beides. Also er hat schon Gefühle, aber nicht solche, nicht so starke oder nicht so bewusst wie ich. Mhm. Also sicher, wie er mich berührt, wie er mich anguckt. Was meinst du, wie willst du dich jetzt, ihr wohnt unter einem Dach, in einem Haus, in einer Wohnung, das ist natürlich dann schon immer eine sehr gespannte Situation, stelle ich mir vor. Ja. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Wie willst du das ist es, deswegen habe ich bei dir angerufen. Weil ich ganz großer Fan und ich gucke ganz häufig deine Sendung an und eigentlich bin ich eine sehr selbstständige Frau und mache ich eigentlich meine 3 Kinder, ziehe ich allein, also ich glaube, damit das nicht zu lange da in der Luft liegt und damit da auch die Fronten klar sind. Du bist nun mal die Erfahrenere, die Ältere, sage ich jetzt mal im positiven Sinne. Ne? Du hast ja nur einiges schon an Lebensgeschichten hinter dir. Ja. Dass du dieses mit dem Jungen thematisieren solltest. Wie verstehst du das thematisieren? Indem du ihn fragst und ihm sagst, dass du ihn magst. Das ist schon alles geschehen. Das ist klar. Und hast du ihn dann auch gefragt, ob er sich eine Beziehung mit dir vorstellen könnte? Ja, eben nein. Das sagt er so ganz klar. Ganz klar. Ach so, das war mir nicht ganz klar, dass das so eindeutig von ihm geäußert worden ist. Ja, also er sagt, er ist ein Junge, der selten ist wahrscheinlich, also der ganz klar sagt, er möchte heiraten und Kinder haben. und nicht mit dir zusammen sein. Das wäre nicht schlimm, wenn ich nicht Kinder hätte und wenn ich jünger wäre, ja? Also Brigitte, dann würde ich mich zurückziehen. Du machst dich lächerlich sonst. Ja. Ich würde mich zurückziehen. Also wenn das so geäußert worden ist von ihm, glaube ich, dass du da keine dollen Karten hast. Nochmal, du kriegst ihn vielleicht nochmal ins Bett. Mhm. Ne? Oder vielleicht auch zweimal. Aber ich glaube nicht, dass du, so wie du das jetzt geschildert hast, dass du da auf die große Gegenliebe hoffen kannst. Und dann, wenn man dann auch vielleicht schon etwas älter ist, sollte man da souverän sein, ne? Und das wahrnehmen, auch die Feinheiten wahrnehmen, was von dem selbst wenn man innerlich ganz anders empfindet. Ich glaube, das ist auch ein Zeichen der Größe, wenn du dann auf Distanz gehst. Wenn der wirklich doch in ganz tief in sich irgendetwas möchte, wird er schon noch dann wieder ankommen, bin ich ganz sicher. Ja. Ja, ich meinst du denn, das kriegst du hin? Das ist ja schwierig, ne? Wenn man jemanden... Sehr, sehr schwierig. Also immer wieder mal, wenn ich ihn nicht sehe, dann denke ich, okay, das geht klar. Es geht klar. Mhm. Aber dann kommt er wieder auf mich, guckt er mich so an, guckt so ins Auge, streichelt mir übers Kopf. Oder ich würde beispielsweise dann auch diese Berührungen und diese körperliche Nähe nicht mehr so zulassen. Ich würde dann an deiner Stelle, wenn du das für dich jetzt entschieden hast, auch mehr so zurückgehen. Ja, aber eben das weiß ich nicht. Also das halt seit ein paar Tagen ist das ja erst so. Und was würde denn, muss ich lernen. Ja, das musst du lernen, ja. Das ist eine Trainingssache, ist ganz klar. Was würde denn eigentlich dein Sohn sagen, wenn er das... Du bist verrückt, du bist blöd oder so. So in der Art. Würde er es denn tolerieren? Er hätte keine andere Wahl. Er hätte keine andere Wahl. Ja. Jetzt sag mir doch bitte noch, du hast so einen netten Akzent, woher du kommst. Aus Ungarn. Ich habe mir das doch schon gedacht. Ich mag so gern einen ungarischen Akzent. Ich habe mir gedacht, es könnte sein irgendwie. Ja? Ich hatte mal eine Freundin, die war Ungarin. Ja. Rasse also die Ungarinnen sind sehr nett. Eine Rassefrau. Eine klasse Frau. Brigitte, geh auf Distanz zu dem Burschen. Ich glaube, es bringt nichts. Denke ich auch, aber ist so schwer. Ja. Verdammt schwer. Ja. Aber du bist eine starke Frau. Du schaffst es schon. Ja, hörte das aus meiner Stimme. Ja, da bin ich ganz sicher, ja. Ja. Liebe Brigitte, unsere Sendung neigt sich dem Ende, du hörst ich das. Höre, ne? Wir haben alles besprochen, glaube ich, was wichtig war. Ich könnte in Ewigkeit noch mit dir unterhalten, gell? Ich wünsche dir alles Gute. Ja, tschüss, Brigitte. Ich auch, Jürgen, gell? Ciao. Ciao. In der Technik, Hans-Jürgen Wilde. Morgen Nacht haben wir eine Themensendung. Und da heißt unser Thema Jugendsünden. Welche Jugendsünden habt ihr so auf dem Kerbholz? An was erinnert ihr euch? Das kann ja ganz lange schon zurückliegen, würde gerne mit sehr vielen älteren Leuten reden, aber vielleicht auch mit Jüngeren, wo es noch nicht so lange zurückliegt. Morgen, Thema Jugendsünden bei 1 Live Domian, 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Schöne Nacht, ciao.